Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Liebe Wähler und Wählerinnen, liebe Wahlmüde, liebe Ungültigwähler, wenn ihr vom Wahlqualk die Schnauze voll habt, habt ihr jetzt noch die Wahl, das Radio oder wahlweise euren Rechner auszuschalten. Als kleines Feigenblatt haben wir jedoch noch ein paar ausgewählte Beiträge darunter versteckt, die geschickt das Wahlthema umschiffen. Was haben wir also auf dem Stimmzettel? Im Wahlbezirk Kreuzberg eine missverstandene Gruppierung. In Übersee Fortsetzung der Kämpfe in kalifornischen Gefängnissen. Im Wahlorgan der ARD ergänzen wir unvollständige Wahloptionen. Ein Walross der deutschen Politik, 150 Jahre SPD. In der selbstgewählten Organisierung, einen anarchistischen Kongress von 1907, wahlweise verschiedene Orte, an denen Anarchie herrschte. Und keine Wahl, Flüchtlinge dokumentieren Polizeirepression in Calais. Ja, beginnen wollen wir die Sendung mit einer total missverstandenen Gruppierung. Ach klar, die FDP, oder? Nee, du, die FDP ist nicht missverstanden. Sie ist im Gegenteil total ehrlich darin, dass sie den Habenichtsen nichts geben und dafür den Reichen noch mehr geben möchte. Angefangen mit der Hotelbranche. Ach, du meinst sicher die Alternative für Deutschland, oder? Fast, aber nee. Die demonstrieren ja jetzt für mehr Toleranz. Toleranz? Mit wem? Mit ihrer eigenen Gruppierung. Na sowas, aber wen meinst du dann? Na, pro Deutschland. Was ist an denen denn missverstanden? Na, sie beklagen sich doch darüber, dass sie völlig zu Unrecht als Nazis abgekanzelt werden. Oje, was soll ich dazu denn sagen? Lass uns doch mal reinhören, was sie letztens in Berlin am Görlitzer Park zu sagen hatten. Ach so, das anständige Deutschland gegen Schwule, Lesben, Sozialverweigerer, Asylbetrüger und Drogendealer, klar. Und was noch? Ich weiß ja nicht, ob Sie schon wissen, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat einen neuen Bürgermeister, genauer gesagt eine Bürgermeisterin, nämlich Monika Herrmann von den Grünen. Monika Herrmann setzt sich in besonderer Weise für die Gleichstellung von Mann und Frau. Gegen Lars Seidenstücker, dem Vorsitzenden von Pro Deutschland in Berlin, soll wegen dieser und weiterer sogar noch krassere Sprüche zu Monika Herrmann gerade eine Anzeige wegen Beleidigung laufen. Ich höre da im Hintergrund immer, haut ab, haut ab. Das rufen die Gegendemonstranten, oder? Ja, aber auch dazu hatte Pro Deutschland was zu sagen. Okay, danke. Eine wahrlich missverstandene Truppe. Manche halten sie ja wirklich für populistisch. Am 31. August dauerte der Hunger- und Arbeitsstreik in vornehmlich kalifornischen Gefängnissen 54 Tage an. Während die von Anfang an Beteiligten nun jederzeit mit ihrem Tod rechnen, treten immer weitere Gefangene in den Streik. Um euch die Vorgänge im Pelican Bay Gefängnis der letzten Wochen näher zu bringen, lassen wir einen an der Organisation und im Streik selbst Beteiligten zu Wort kommen. Auf der Webseite prisonerhungerstrikesolidarity.wordpress.com wurde am 18. August ein langer Text von ihm veröffentlicht, von dem wir kurze Ausschnitte übersetzt haben. Mein Name ist Arturo Castellanos und ich bin einer der vier Sprecher der Streikenden hier in den Security Housing Units, kurz SHU, im Pelican Bay Staatsgefängnis. Ich bin hier auf unbestimmte Zeit, seitdem ich 1990 ankam. Momentan bin ich in der Administrative Segregation Einheit untergebracht, zusammen mit dem Rest der mutigen Männer, die zusammenkamen und bereit waren, friedlich zu protestieren gegen die Politik der Behörde für Korruption und Nichtrehabilitation, nämlich Individuen für immer in Security Housing Units einzusperren, die in wenige oder keine Gangaktivitäten verwickelt sind. Das ist unser 38. Tag unseres Hungerstreiks ohne festes Essen und Milchprodukte, den wir am 8. Juli 2013 begannen. Von den 66 Schuhgefangenen, die aus den C- und D-Bereichen des Schuh hierher verlegt wurden, wurden 25 in das Sacramento Medical Center des New Falls im Gefängnisses gebracht. Obwohl sie unter ernsthaften chronischen Erkrankungen litten, beteiligten sie sich immer noch am Hungerstreik und befinden sich jetzt in einem sehr kritischen Gesundheitszustand. Sie setzten den Streik fort, auch wenn manche von ihnen bereits zwangsernährt wurden. Der Rest von uns bleibt hier, bis auch wir zu Fällen hoher medizinischer Risiken und verlegt werden oder bis die Gefängnisbehörde unseren Anwältinnen entgegen und mit ihnen zu einer fairen Einigung kommt. Die Welt ist unwissend darüber, dass die FBI-Agentinnen permanent hier im Pelican Bay-Gefängnis stationiert waren, um Agenten der institutionellen Gangermittlungen zu assistieren. Sie sind jetzt seit einigen Jahren hier. Sie spielen das alte Propagandaprogramm durch, indem sie sich zusammentun, um unsere Unterstützung von draußen zu zerstören, und zwar durch persönliches Attackieren der 20 namentlichen gefangenen Vertreter der SHU im Pelican Bay-Gefängnis. Speziell die vier Gruppen, Weiße, Schwarze und Latinos der nördlichen und südlichen Teile Kaliforniens, vereinigt in der einen Sache die Gefängnisbehörde im Sinne der Gefangenen, der Familien der Gefangenen und einer vollkommenen Sicherheit unserer Gemeinschaften draußen radikal zu verändern, mit unserem Aufruf zur Beendigung der Feindschaften, unseren 5 Kernforderungen und 40 zusätzlichen Forderungen. Aber sie haben noch nicht begriffen, dass der einzige Grund, wegen dem ich mich an dieser Bewegung beteilige, ist, die Dinge für alle Jugendlichen, die jetzt gerade auf den Straßen unterwegs sind und im Knast enden werden, zu ändern. Ich weiß, die Gefängnisbehörde wird mich nie in die gewöhnliche Gefängnisgesellschaft lassen. Das steht fest. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Tagesschau.de hat vor kurzem, wohl als eine Art Vorwahlprogramm gedacht, ein ABC zur Bundestagswahl herausgebracht. Dabei übersprangen sie merkwürdigerweise einige Buchstaben. Wir haben mal zusammengestellt, was dabei vergessen wurde. C wie CDU. Seien wir mal ehrlich, egal wie die Leute bei der kommenden Wahl abstimmen werden, am Ende wird doch die CDU regieren. Es gibt schlicht eine große Sehnsucht nach Macht, lauwarmen Antworten und Allerweltsversprechungen mit radikalen Kehrtwenden, sprich nach unserer Angie. Oder doch eher nach der CSU mit ihrem neuen Star Horst Seehofer, der Angie noch übertrumpfen will und einfach allen Forderungen zustimmt, die überhaupt gestellt werden können. Vielleicht wäre das ja jemand für uns, dem wir noch was unterschieben könnten, oder? Wie interfraktionell. Es gibt eine ganze Menge, was alle Fraktionen im Bundestag gemeinsam haben. Ehrlich gesagt, es sind keine Kleinigkeiten. Los geht's mit den Top 5 Gemeinsamkeiten der Fraktionen. Erstens, alle wollen Debatten führen, deren Ergebnisse bereits im Vorhinein feststehen. Mensch braucht sich bloß eine Bundestagsdebatte bei Phoenix anzuschauen. Uns wundert nur, dass keine Lacher aus der Konserve eingespielt werden. Zweitens, alle wollen mehr Arbeit. Komische Sache mit dieser Arbeitswut. Meinen wir doch, dass es erstrebenswert ist, möglichst dafür zu sorgen, dass alle weniger arbeiten müssen. Drittens, alle wollen Kanzler oder Kanzlerin werden. Ja, das klingt so selbstverständlich, aber was bedeutet es denn im Endeffekt? Alle sind der Meinung, dass sie in der Lage sind, es sich anmaßen zu können, es allen recht zu machen und sich selbst natürlich am meisten. Viertens, alle wollen ins Parlament. Dabei wissen wir doch, dass Guy Fawkes der einzige Mensch war, der mit ehrlichen Absichten ins Parlament wollte. Fünftens, alle wollen das System behalten. Langweilig! Einige wollen sogar noch mehr Demokratie. Wo soll das denn hinführen? Super Angie? Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Q wie Qual. Wie heißt es doch so schön? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das geht bereits mit dem Lesen der Wahlprogramme los. Meine Güte. Wer hat die denn verfasst? Und was angesichts der selbstproklamierten Ziele des Parlamentarismus noch wichtiger erscheint? Wer hat die überhaupt gelesen? X wie Xenophobie. Das ARD-Lexikon erwähnt zwar unter dem Stichwort Ausländer, dass Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft nicht wahlberechtigt sind, führt dies jedoch nicht weiter aus. Selbst wenn Menschen bereits 20, 30 Jahre oder gar ihr Leben lang hier leben, aber den komischen Wisch nicht haben, so können sie nicht am tollen Wahlrecht teilhaben. Alternativ könnten wir auch X wie Xenokratie vorstellen, die Fremdherrschaft. Im Grunde genommen haben wir eine solche in unserem parlamentarischen System. Denn was anderes ist ein System, das einige Auserwählte vorsieht, die einmal gewählt einfach über alle anderen bestimmen können. Y wie Yuppies. In letzter Zeit häufen sich Studien, die zu einem ganz klaren Schluss kommen. Die Wahlbereitschaft der armen Schichten nimmt dramatisch ab, einschließlich der jungen Leute. Die Wahlbeteiligung der Betuchteren, nennen wir sie einfach mal und ganz unvoreingenommen Yuppies, nimmt dagegen zu. Damit wären wir mit unseren vergessenen Lexikonbeiträgen auch schon am Ende. Solltet ihr allerdings noch mehr wissen wollen, schaut doch auf der Webseite der Kampagne Aufs Kreuz gelegt vorbei, wo ihr viel mehr Informationen zu den Wahlen und insbesondere zu Aktionen und Argumenten dagegen finden werdet. antiwahl.noblogs.org Unsere Politredaktion war in den letzten Wochen viel unterwegs und hat sich die Aktivitäten verschiedener Parteien angeschaut. Dabei trafen wir auch eine SPD-Demonstration an, die vom Prenzlauer Berg zum Deutschlandfest anlässlich des 150-jährigen Bestehens der SPD am Brandenburger Tor führte. Wir waren, gelinde gesagt, etwas überrascht von den unvermutet ehrlichen Tönen, jedenfalls gemessen an der üblichen SPD-Standardrhetorik. Etwas einsam standen auch die Kader der internationalen kommunistischen Jugendorganisation Revolution da, die als einzige den bösen kapitalistischen Parolen vom Lautsprecherwagen etwas entgegensetzen wollten. Sogar vor Sabotage schreckten sie nicht zurück, wie unser Mitschnitt gleich beweisen wird. Was braucht die SPD zu 150 Jahren in Berlin? Sie brauchen nicht nur so ein Fest, sie brauchen auch Wir sind Kommunisten am Werk. Zurück zur SPD-Demo. Unseren Beobachtungen zufolge fiel es den vielen ZuschauerInnen an der Strecke sichtlich schwer, die SPD-Parolen so anzunehmen, wie sie gerufen wurden. Wir waren darüber umso verwunderter, entsprachen sie doch genau dem, was die SPD politisch so praktiziert und in der Vergangenheit bereits praktizierte. Zu den Parolen gehörten Sprüche wie »Hier regiert die SPD« und »Arbeit für alle«, und zwar umsonst. Nicht zu vergessen allerdings die Hauptlosung, die vom Organisator des Protests gebetsmühlenartig regelmäßig wiederholt wurde. SPD, Style und das Geld. In diesem Sinne, macht mal Lärm für die SPD, denn die SPD hat Style und das Geld. Style und das Geld. SPD, Style und das Geld. Style und das Geld. Was hat die SPD denn? Wie zu erwarten war, unterstützte die Polizei den Ablauf dieser Demonstration mustergültig und wurde dafür von den SPD-Demonstrantinnen bejubelt. Richtig euphorisch wurde allerdings der Sprecher auf dem Wagen, als der Demozug das Tacheles passierte, das wie so viele andere Projekte lange räumungsbedroht war und schließlich auch geschlossen wurde. Guckt euch dieses Haus da an, ja? Dieses Haus war Jahre, was erzähle ich, Jahrzehnte ein Ausgangspunkt von Kunst und Drogenkriminalität. Unser aller Wovereit hat es mit seinen harten Modernisierern, mit seinen harten Jungs von der SPD geschafft. Und jetzt wird dieser Schandfleck in der Karte Berlins endlich picobello gemacht. Und danach gibt es ein richtig, richtig schickes Hotel, wo unsere Funktionäre, wenn wir uns mal wieder hier in der Reichshauptstadt zur Juso-Party treffen, wo unsere Funktionäre auf Parteikosten schlafen können. In diesem Sinne ein großes Hoch auf die behutsame und soziale Stadtmodernisierung der Berliner Sozialdemokratie. Ein Hoch auf den Verkauf, die Räumung, die Privatisierung und den baldigen Abriss des Tacheles. Es leben mehr Hotels und mehr Bürokomplexe in Berlins schöner Innenstadt. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Ups, na, da wären wir doch fast unreflektiert in alte Bahnen gerutscht. Doch dieses Mal geht es an dieser Stelle nicht wie üblich um Berichte über das weltweit vereinzelte Auftauchen der Anarchie. Nein, vorher haben wir mal wieder eine neue Rubrik für euch. Mit dieser wollen wir euch große und kleine Meilensteine und nette Anekdötchen einer anarchistischen Geschichtsschreibung präsentieren. Also doch in alte Bahnen. Die Reflexion geben wir mit diesmal gewählten Format an euch weiter. Viel Spaß! Bewegende Geschichte. Unser Blick zurück nach vorne. Der internationale anarchistische Kongress in Amsterdam von 1907. Die folgende bewegende Geschichte wurde bereits erzählt von Emma Goldmann in Gelebtes Leben. Rudolf Rocker in Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten. Sowie von Erwin Oberländer in Der Anarchismus und in der von Rudolf Grossmann alias Pierre Ramu publizierten Monatsschrift Die freie Generation. Zudem werden das Wort ergreifen Pierre Monat, Errico Malatesta. Der Kongress, dem zwei große Massenkundgebungen vorausgingen, tagte vom 26. bis 31. August im Schönsaal von Plakius, Kerklan 61. Die Tagesordnung war sehr reich und hatte eine ganze Reihe wichtiger Punkte zur Diskussion vorgesehen. Anarchismus sie war jedoch von Anfang an so überlastet, dass die Delegierten einstimmig beschlossen, zunächst die wesentlichen Fragen zu behandeln und alles Übrige auf die späteren Sitzungen zu vertagen, soweit das noch Zeit vorhanden war. Die Lehren der russischen Revolution, Alkoholismus und Anarchismus, moderne Literatur und Anarchismus, anarchistische Weltanschauung, Ethik und die Propaganda. 80 Männer und Frauen, von denen die meisten in ihren eigenen Ländern gejagt wurden, waren hier, um große Veranstaltungen abzuhalten, kamen täglich zusammen und diskutierten offen solche vitalen Probleme wie Revolution, Syndikalismus, Massenaufstand und individuelle Gewaltakte, ohne dass die Behörden eingriffen. Ein jeder Kongress ist nichts als eine Demonstration und nur eine solche. Dort und dann, wo es nichts zu demonstrieren gibt, ist jeder Kongress ein Unding und mehr denn zwecklos. Die Bedeutung unseres Kongresses, für den das internationale, revolutionäre und freiheitlich-sozialistische Proletariat rüstete, ist darin gelegen, dass er die Periode eines Vierteljahrhunderts innerster Gärung, innerster Klärung und Läuterung unserer Kampfesphase zum Abschluss bringt. Nachdem man in den ersten Sitzungen die Berichte über den Stand der Bewegung in den verschiedenen Ländern entgegengenommen hatte, ging man zu dem wichtigsten Punkt der Tagesordnung über, der sich mit der Gründung eines internationalen Büros beschäftigte, das als Vermittlungsorgan dienen sollte, um einen engeren Zusammenhang zwischen der Bewegung in den verschiedenen Ländern zu ermöglichen. Dabei spielte die Form eines solchen Zusammenschlusses natürlich die Hauptrolle. Dass eine internationale Verbindung nur auf der Basis des Föderalismus gedeihen konnte, darüber war sich die Mehrheit der Delegierten vollständig einig. Doch gab es auch gewisse Tendenzen, besonders in Holland, Frankreich und den Vereinigten Staaten, die jeder Vereinigung, die über die Bildung kleinerer Ideengruppen hinausging, mit einem gewissen Misstrauen gegenüberstanden. Der nächste Punkt war eine Aussprache über die Stellung der Anarchisten zum Syndikalismus und die Frage des Generalstreiks als taktisches Mittel der Arbeiterbewegung. In Frankreich, das heißt in den Kreisen der Confédération Générale du Travail, sind die revolutionären syndikalistischen Ideen entstanden und dort haben sie sich entwickelt. Die Confédération nimmt in der internationalen Arbeiterbewegung eine ganz besondere Stellung ein. Sie ist die einzige Organisation, die sich direkt revolutionär nennt, ohne irgendwelche Beziehungen zu den politischen Parteien, auch nicht zu den fortschrittlichsten, zu unterhalten. Auf diese Weise entwickelte sich eine neue selbstständige Richtung des Sozialismus, die sich nicht länger an die politischen Programme der sozialistischen Parteien gebunden fühlte und im Schlagwort von der Eroberung der politischen Macht die Losung für die Eroberung des Grund und Bodens und der industriellen Betriebe durch die Arbeiter entgegenstellte, da eine wirkliche Reorganisation des ökonomischen Lebens nur auf der Basis einer wirtschaftlichen Vereinigung der Produzenten möglich sei. Aus einer solchen Organisation aber ergeben sich ganz von selbst die revolutionären Kräfte für eine Umgestaltung der Gesellschaft, die heute nicht mehr durch das veraltete Mittel der Barrikadenschlachten zu bewerkstelligen sei, sondern nur durch die vereinigte wirtschaftliche Kraft der Produzenten, die im sozialen Generalstreik ihren höchsten Ausdruck fände. Der Hauptirrtum Monats und aller revolutionären Syndikalisten beruht meiner Meinung nach auf einer stark vereinfachten Vorstellung vom Klassenkampf. Es ist dies die Vorstellung, nach der die wirtschaftlichen Interessen aller Arbeiter, der Arbeiterklasse, identisch sind. Die Vorstellung, nach der es genügt, dass die Arbeiter die Verteidigung ihrer eigenen Interessen in die Hand nehmen und damit gleichzeitig auch die Interessen des gesamten Proletariats gegen die Unternehmer verteidigen. Meiner Ansicht nach sieht die Wirklichkeit sehr viel anders aus. Die Arbeiter unterliegen ebenso wie die Bourgeoisie, wie die ganze Welt, dem Gesetz des allgemeinen Wettbewerbs, das der Herrschaft des Privateigentums entspringt und erst zusammen mit dem Privateigentum verschwinden wird. Die Idee, das Proletariat, das in Widerstandsgesellschaften organisiert war, zum Träger der sozialen Revolution zu machen, war die Grundidee jener im Jahre 1864 in London gegründeten Internationalen Arbeiterassoziation. Die Devise der Internationale lautete, wie Sie sich wohl erinnern, die Emanzipation der Arbeiter muss das Werk der Arbeiter selbst sein. Und dies ist auch heute noch unser Wahlspruch, der Wahlspruch von uns allen, die wir Anhänger der direkten Aktion und Feinde des Parlamentarismus sind. Die Idee der Autonomie. Selbst handeln, nur auf sich selbst vertrauen, das ist die direkte Aktion. Sie kann aber, wie sich von selbst versteht, sehr verschiedene Formen annehmen. Ihre grundlegende oder besser augenfälligste Form ist der Streik. Die Sabotage hat kaum geringere Bedeutung. Sie wird folgendermaßen definiert. Für schlechten Lohn, schlechte Arbeit. Ebenso wie der Streik wurde auch sie zu allen Zeiten angewandt. Doch erst seit einigen Jahren hat sie einen wirklich revolutionären Charakter angenommen. Die bisherigen Erfolge... Fast alle Redner erklärten sich mit der Betätigung der Genossen in den Gewerkschaften einverstanden. Doch betonten fast alle die Notwendigkeit einer selbstständigen anarchistischen Bewegung, da die Gedanken des Anarchismus sich nicht in rein wirtschaftlichen Fragen erschöpfen. Es war Malatesta, der diesen Standpunkt am klarsten zum Ausdruck brachte, indem er ausführte, dass der Anarchismus nicht die Angelegenheiten einer bestimmten Klasse sei, sondern eine gesellschaftliche Auffassung, die alle Gebiete des Lebens umfasse. Ich habe es früher bedauert, dass sich die Genossen von der Arbeiterbewegung fernhielten. Heute bedauere ich, dass viele von euch in das Gegenteil verfallen sind und sich ganz von dieser Bewegung absorbieren lassen. Noch einmal, die Arbeiterorganisation, der Streik, der Generalstreik, die direkte Aktion, der Boykott, die Sabotage und die bewaffnete Erhebung sind alles nur Mittel. Die Anarchie ist das Ziel. Die anarchistische Revolution, wie wir sie anstreben, geht weit über die Interessen einer einzelnen Klasse hinaus. Sie setzt sich die vollständige Befreiung der ganzen, augenblicklich geknechteten Menschheit in dreifacher, und zwar in wirtschaftlicher, politischer und moralischer Hinsicht zum Ziel. Bevor wir nach Frankreich fuhren, hatte ich Gelegenheit, an einer Veranstaltung holländischer Transportarbeiter teilzunehmen. Wieder einmal stellte ich den Unterschied zwischen der Unabhängigkeit der holländischen Arbeiter trotz ihrer Monarchie und den Arbeitern in den Vereinigten Staaten fest, wo nur sehr wenige wissen, was Unabhängigkeit ist. Einige Detektive schnüffelten auf dieser Veranstaltung herum. Sie wurden erkannt und kurzerhand hinausgeworfen. Diese Geistesgegenwart konnte nicht mit der der amerikanischen Gewerkschaften verglichen werden, obwohl man doch so von den Pinkertonschen Detektiven verfolgt wurde. Seit jeher hat die anarchistische Bewegung den Drang, sich international zu vernetzen, das heißt in erster Linie Informationen über Aktionen und die Einschätzung der örtlichen politischen bzw. sozialen Situation auszutauschen und sich darüber hinaus bei Problemen solidarisch zu zeigen und Kampagnen tatkräftig zu unterstützen. Das Bedürfnis, sich gleichzeitig anarchistisch und gewerkschaftlich zu betätigen, mündete in die Entstehung anarchistisch orientierter Gewerkschaftsgruppen und Verbände und der Begriff des Anarchosyndikalismus festigte sich. Bereits 1922 wurde die heute noch bestehende Internationale ArbeiterInnen-Assoziation gegründet. 1968 gründete sich aus der Tradition der internationalen anarchistischen Kongresse heraus die Internationale der anarchistischen Föderationen. So trifft unserer Meinung nach Nettlaus These die beständige Diskussion der Idee in den regelmäßig erscheinenden Zeitschriften, hätte die Kongresse ersetzt, die er 1973 in seiner Malatesta-Biografie veröffentlichte, nicht ganz zu. Jedoch ist die Vielzahl anarchistischer Publikationen nicht zu bestreiten. Die Macherin der Barrikade, Streitschrift für Anarchosyndikalismus, Unionismus und revolutionären Syndikalismus, publizieren auch Bücher und E-Books, wie zuletzt die Soziale Revolution in Spanien von Augustin Sauchy. Da die Verkaufszahlen jedoch sehr gering sind, wurden wir gebeten, auf den Verlag mit genossenschaftlichem Konzept aufmerksam zu machen. Unter mucktracker.wordpress.com und schauen, ob vielleicht in der bald erscheinenden Reihe Anarchistische Erinnerungen etwas für euch dabei sein wird. Ihr werdet auch eine Fülle alter und neuer Texte nicht nur zum Thema Anarchosyndikalismus finden. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Nachdem im letzten Monat wieder massenhaft Anarchie in den Bürgerkriegsgebieten, insbesondere in Nordafrika und im Nahen Osten herrschte, von der wir leider praktisch kaum was mitbekommen haben, wollen wir dennoch auf einige interessante Aspekte eingehen. Die Taz schreibt etwa in der Debatte zum syrischen Bürgerkrieg, dass in Syrien und im Kongo jeweils Folgendes herrsche. Nicht Staat, sondern Chaos. Nicht Regierung, sondern Anarchie. Nicht Verfassung, sondern Tyrannei. Umgekehrt gilt, für Kant war es eine moralische Pflicht der Menschheit, aus dem Naturzustand heraus in einen Rechtszustand zu treten, wozu es gelegentlich einer gewaltsamen Geburtshilfe bedarf. Wenn Staat, Regierung und Verfassung also einer sogenannten gewaltsamen Geburtshilfe bedürfen, was dem Autor scheinbar auch ganz nachvollziehbar erscheint, so wundern wir uns nicht, warum wir eben diese Institutionen mit so viel Gewalt und Unterdrückung assoziieren. Dass die FAZ in die gleiche Kerbe schlägt wie die Taz, war nicht per se vorauszusehen. Aber auch hier ergeben sich interessante Erkenntnisse. So schreibt die FAZ. In Ägypten herrschen Anarchie, Blutvergießen und Hass. Nur zumindest wissen wir jetzt, dass für die FAZ Anarchie weder Blutvergießen noch Hass umfasst. Hätte sie diese doch sonst nicht extra aufzählen müssen. Einen kleinen Hinweis auf die ganz große Erkenntnis gibt uns hingegen Zeit Online. Im Süden ist jetzt der Sinai als Problemzone dazugekommen. Dschihadisten und Kriminelle sorgen dort für Terror und Anarchie. Manche Beobachter sagen, dies sei der Hauptgrund für den Militärputsch gewesen, denn unter der Regierung Morsi ist die Halbinsel Kairo entglitten. Wenn ihr nicht sofort versteht, was wir meinen, die Deutsche Welle wird da noch eindeutiger und schreibt Folgendes über die Situation in Ägypten. Kein Staat mit Selbstachtung könne Protestcamps über einen Zeitraum von 1,5 Monaten akzeptieren, sagte Ministerpräsident Hassem el-Beblawi am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Die Regierung habe keine andere Wahl gehabt, um eine Ausbreitung von Anarchie zu verhindern. Hut ab, Genossin! Mit der anarchistischen Revolution dauert es scheinbar nicht mehr lange, wenn der Staat bereits derartig Angst hat. Damit wenden wir uns weiteren Fantastereien zu. Gemeint sind die kommenden Bundestagswahlen. Wie, da herrscht auch Anarchie? Aber claro, allerdings nur im Fernsehen. Oder auch nicht. Bei den Fernsehdebatten läuft nämlich alles streng reguliert ab. RTL-Moderator Peter Kloppel kommentierte dies gegenüber dem Handelsblatt so. Beide Seiten wissen, dass unkontrollierte Momente große Auswirkungen haben können. Wir wissen aber auch, wenn Anarchie auf dem Bildschirm herrscht, geschieht das meist nicht zum Nutzen der Abgebildeten. Nun ja, kontrollierte PolitikerInnen. Was gibt es Tolleres? Zu einer überraschenden Einsicht gelangte die Webseite FIFA.com. Zum Thema Fußballausbildung heißt es dort: Die Akademie ist sinnvoll, wenn man dem Spieler 30% völlige Anarchie zugesteht. An dem Tag, an dem Europa das macht, werden sie weniger Südamerikaner brauchen. Ha, na, wer hätte gedacht, dass wir mit der FIFA mal einer Meinung sein würden? Wir können in jedem Fall bestätigen, dass der anarchistische Input aus Südamerika nicht zu vernachlässigen ist. Darauf verzichten möchten wir aber keineswegs. Dieses Mal führt uns unser Linktipp nach Frankreich, um genau zu sein, nach Nordfrankreich, in die kleine Stadt Calais. Die Stadt ist der nächste Punkt nach England, von wo aus täglich Fähren und sogar Züge den Ärmelkanal überqueren. Doch die Stadt ist nicht nur als Tor nach England bekannt, sondern auch wegen der großen Zahl an Flüchtlingen, die jedes Jahr hier versuchen, nach England zu kommen, in der Hoffnung, hier ein besseres Leben zu finden als in ihren Heimatländern. Seit dem No Border Camp 2009 in Calais sind Aktivistinnen vom Netzwerk No Border mal mehr und mal weniger in der Stadt vertreten und helfen, die alltäglichen Probleme, die für die Migrantinnen aufkommen, zu lösen. Da die Stadt selber einen sehr rassistischen Kurs fährt und sich seit 10 Jahren weigert, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, leben viele bei Wind und Wetter auf der Straße. Zusammen mit Aktivistinnen von Calais Migrant Solidarity werden oft Häuser besetzt, um der größten Not Abhilfe zu schaffen. Auf der Webseite calaismigrantsolidarity.wordpress.com gibt es immer die neuesten Entwicklungen in Calais und Dokumentationen von leider alltäglichen und rassistischen Polizeikontrollen hier. Wer sich über die Situation hier informieren will, ist hier genau richtig. Auch gibt es dutzende weitere Links zu dem Thema Migrationspolitik, wie Afrique-Europe Interact oder Frontex Watch. Wer darüber nachdenkt, selber mal nach Calais zu kommen, findet hier auch Hinweise und eine Auflistung von Dingen, die immer benötigt werden, wie Zelte, Decken oder gute Sprachkenntnisse. Also wer Lust bekommen hat, unter calaismigrantsolidarity.wordpress.com findet ihr alles, was ihr benötigt. Ich wiederhole nochmal, calais-migrant-solidarity.wordpress.com. Viel Spaß! Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Okay, wir hoffen, manchen hat es nicht gefallen und ihr wünscht uns die Pest an den Hals. Aber das gehört dazu. Wahlweise könnt ihr Lob und Kritik bei uns auf dem Blog unter aradio.blogspot.de hinterlassen oder per Mail an aradio-berlin@riseup.net schicken. Vergesst aber nicht, ungültig zu wählen, sonst ist die ganze Sendung ungültig. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich und wahlweise mit weniger Wahlprogramm.